Die Zufriedenheit der Gäste erfragen. A9a. Hören Sie. Was hat den Gästen gefallen? Womit waren sie nicht zufrieden? Variante 1. Wie hat es Ihnen bei uns gefallen? Ausgezeichnet. Wir haben den Urlaub sehr genossen. Waren Sie auch sonst zufrieden? Es war wirklich alles bestens. Wie schön. Gute Heimreise.